Kundgabe 695. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.12.1938. Vollgläubiges Vertrauen. Kampf gegen Zweifel. Es wissen die Menschen nicht, wie leicht sie versinken können im Unglauben, so die innere Einstellung zum Vater an Tiefe zu wünschen übrig lässt. Denn der Herr selbst ist Schutz allen denen, die ihn suchen. Und so kann sich nicht verirren das Kind, das ihn ersehnt. Jede Minute des Lebens ist kostbar, und so sie zur Gewinnung irrender Seelen benutzt werden, sind sie gesegnet vom Herrn. Lasse dir darum keine Zweifel ankommen. Es bewegen sich deine Gedanken im Sinne des Herrn. Er führt dich gleichsam durch das tägliche Leben hindurch so, dass du in deiner geistigen Aufgabe Betätigung findest. Der leiseste Anstoß genügt oft, dass der Mensch nachdenklich wird. Ein sicheres Gefühl des Geborgenseins erlöst den Menschen aus aller Pein. Und so hat der Herr schon Sorge getragen für dein ferneres Leben. Und du kannst dich beruhigt deiner geistigen Arbeit hingeben und voll Vertrauen zu ihm aufblicken. Denn es ist ein ewiger Kampf um eine schwache Seele. Wo nur das geringste Misstrauen auftauchet, dort sind die Geister der Unterwelt in Scharen versammelt, um ein solches zweifelndes Herz hinabzuziehen. Alles, was sich nicht bedingungslos der Kraft von oben hingibt, wird von dem Gegenpol ergriffen und gleichsam immer mehr geschwächt. Und dann hat die Seele maßlos zu kämpfen, um wieder in Verbindung zu kommen mit der Kraft von oben. Und das alles nur, wenn leise Zweifel das Herz gefangen nehmen wollen. Das gläubigste Vertrauen fordert der Herr von euch, die er selbst unterweiset. Bedenket, dass ein jeder Zweifel den Herrn betrübt. Bedenket, dass er euch zu vollgläubigen Kindern gestalten will und dass ihr nimmer darum an seinen Worten zweifeln sollt. Denn dann finden alle bösen Gewalten Eingang in einem zweifelnden Herzen und verdrängen die gleichfalls tätigen guten Geistwesen, so dass deren Einfluss ebenfalls schwächer wird und nur ein starker Wille die Gefahr für die Seele dämmen kann. Lasset euch gesagt sein, dass ohne Kampf kein Sieg erfochten werden kann. Und darum müsset ihr gegen alle Zweifel ankämpfen. Ihr müsset wissen, dass vollste Kraft im ungezweifelten Glauben liegt, dass ihr aber entgegengesetzt euch in die Gewalt des Feindes gebt. Überlasset alle Sorgen dem Herrn. Er wird euch aufrichten, wenn ihr verzagen wollt. Er wird euch trösten und euch auch Aufschluss geben, wo ihr unwissend seid. Und so hat er immer für euch das bereit, was eurer Seele angemessen ist. Er vermittelt euch reinste Wahrheit. Und jeder Zweifel daran ist Unrecht gegen den Herrn und Heiland, sowie vollstes Vertrauen und ungezweifelter Glaube ihn stets erfreuen wird. Und so sammle dich im Gebet und bitte den Vater um seinen Beistand in allen dich bedrückenden Anliegen und Fragen und bringe ihm die ungeteilteste Aufmerksamkeit und den besten Willen entgegen. Und es werden sich dir alle Zweifel klären, und deine Fragen dir beantwortet werden. Denn es ist des Herrn Wille, dass ihr wisset, die ihr zu wissen begehrt. Amen.